Es ist der 4. April 2012, der Mittwoch vor Ostern, und der Tag beginnt für Burak wie immer. Um 7 Uhr wird er von seiner Mutter geweckt, meistens per Handy, weil sie Frühdienst hat. Dann steht er auf und fährt mit seinem kleinen Nissan zur Arbeit, der Fiat-Niederlassung in Berlin-Reinickendorf. Er macht dort eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Um 17 Uhr hat Burak dann Feierabend. Abends geht er dann mit seinem Cousin und einem Freund zum Wing Chun. Ich habe Kenan Yilmaz, den Betreiber der kleinen Kampfkunstschule in Treptow, gefragt, ob er sich an diesen Abend erinnert. Die haben noch hier rumgeflaxt und er war ganz fröhlich, wie immer, ist gekommen, hat sich angezogen, hat sogar noch erwähnt, dass er sich noch mit ein paar Freunden trifft, und aber auch nicht zu lange, weil er am nächsten Tag arbeiten muss. Nach dem Training holt Burak seine Freunde Ömer und Zeltunsch am S-Bahnhof Neukölln ab. Es ist jetzt etwa gegen 9:30. Dort treffen sie dann zufällig Alex und Jamal. Die beiden sind 16 und 17 Jahre alt, die anderen Anfang 20. Die wollten auch etwas trinken, waren bei Kaisers einkaufen, haben uns gefragt, was wir machen wollen. Und wir meinten auch was trinken, dann meinten die, wir können ja was zusammen machen. Und haben wir die gleich mitgenommen. Dann sind wir von Kaisers aus direkt zu Buraks Elternhaus gefahren in der Nähe. Dann ist er nach Hause nochmal gegangen, Burak. Während seine Freunde vor dem Haus auf ihn warten, geht er nochmal kurz zu seiner Mutter nach drinnen. Die will am nächsten Tag mit Buraks kleiner Schwester über Ostern zur Großmutter in die Türkei verreisen. Er hat gesagt, ich komme mal gleich zurück, weil meine Freundin wartet mich auf draußen. Es war 10 Uhr. Wo seid ihr dann lang gegangen? Vorne gleich rechts, also Richtung Goldhähnchenweg. Dann gehen wir mal. Ja. Die fünf Jungs gehen zu einer kleinen Parkfläche direkt um die Ecke. Inmitten der ruhigen Einfamilienhaussiedlung. Etwas entfernt ist der Verkehr der Rudower Straße zu hören. Hier waren wir zum ersten Mal. Hier waren wir halt an der Bank, haben angefangen was zu trinken. Und dann hat er halt einen Anruf von seiner Ex-Freundin bekommen oder hat sie angerufen. Ja, und dann ist er halt immer hin und her gelaufen. Da hat bestimmt so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang telefoniert. In der Zeit saßen wir und haben getrunken und gequatscht. Bis fast Mitternacht sitzen die jungen Männer danach in dem Park, unterhalten sich und trinken Wodka Energy. Dann wollten wir halt Richtung Nachtbus laufen. Dort ein bisschen quatschen, bis der Bus kommt. Und dann wollte ich mit Alex zusammen Richtung nach Hause fahren. Vor der Rudower Straße 51 bleiben sie stehen. Ein unscheinbares Mietshaus mit einem Friseursalon und Schweizer Fondue-Restaurant im Erdgeschoss. Das hat um diese Zeit aber schon zu. Es ist jetzt etwa 20 Minuten nach Mitternacht. Haben wir uns halt hier hingestellt, im Kreis, haben uns unterhalten, geraucht, habe ich meine Jacke ausgezogen, dahin gepackt, weil es irgendwie wärmer wurde durch den Alkohol, glaube ich. Einmal kommt ein Fahrradfahrer vorbei, mit dem sich Zeltunsch ein kurzes Wortgefecht liefert, weil er auf dem Radweg steht. Es ist der einzige Fremde, mit dem sie an diesem Abend sprechen. Nur kurz, dann fährt der Radfahrer wieder weiter. Dann sind noch ein paar Minuten vergangen, kam halt ein Mann mit einer verdeckten Kapuze zu uns in unsere Richtung, kam er zu uns, ohne was zu sagen. Eine Gestalt habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet, so halt normal gebaut schon irgendwie. 1-2 Meter vor uns hat er dann halt seine Waffe rausgeholt. Und dann auf einmal ging es schon los. Bam, bam, bam. Zeltunsch hatte geschrien, ist eine echte Waffe, rennt weg. Dann sind wir halt auf die Straße gerannt. Dann ist uns aufgefallen, dass Burak runtergefallen ist. Ich dachte, er ist gestolpert oder so. Dann bin ich zurück zu ihm, Zeltunsch auch. Und Zeltunsch hat sein Gesicht hochgehoben, war überall Blut verschmiert. Er meinte zu mir immer, renn weg, renn weg. Er hat mich gezogen, ging halt nicht. Ich war einfach auf den Knien neben ihm. Also habe mich da hingesetzt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war. Da habe ich den Mann angeguckt, der stand hier ganz ruhig. Also er war irgendwie ganz locker. Hat seine Waffe angeguckt, einmal zu jedem rüber geguckt, hat sich umgedreht, ist einfach langsam weggelaufen. Nach einer Zeit ist er dann schneller gewesen und irgendwann ist er gerannt. Alex kommt mit einem Bauchschuss ins Obernkrankenhaus, wo er 1,5 Wochen im künstlichen Koma liegt. Markus Jamal mit Schüssen in Bauch und Arm auf die Intensivstation im Unfallkrankenhaus Marzahn. Burak ist nicht mehr zu retten. Er stirbt im Klinikum Neukölln an einem Lungendurchschuss. Ich glaube, er wollte einfach alle treffen. Er war auch ziemlich locker. Wenn man ihn sieht, würde man nicht denken, dass er es zum ersten Mal macht, ehrlich gesagt.